Die Kaiserstadt. Wir konnten den alten Kaiser oftmals sehen, wenn er in seiner Uniform mit der schwarzen Offizierskappe in der Hofequipage von Schönbrunn herein durch die Maria-Hilfer-Straße in die Hofburg fuhr. Der Kaiser saß meistens allein im offenen Wagen. Als einziger Begleiter fuhr ein Ordonnanzoffizier mit Degen und Zweispitzhut mit. Wenn uns der Kaiser begegnete, machte Adolf weder ein Aufsehen darum, noch sprach er darüber. Denn ihm ging es nicht um die Person des Kaisers, sondern nur um den Staat, den er repräsentierte, die K&K, österreich-ungarische Monarchie. Wie sich alle Erinnerungen an meinen Aufenthalt in Wien in Gegensätzen bewegen und mir gerade dadurch besonders lebhaft im Gedächtnis blieben, so war es auch mit den allgemeinen politischen Geschehnissen in der Kaiserstadt während des unruhigen Jahres 1908. Zwei sich widersprechende Ereignisse bewegten damals die Menschen. Einerseits das 60. Regierungsjubiläum des Kaisers. Im Sturmjahre 1848 hatte der damals 18-jährige Franz Josef den Thron der Habsburger bestiegen. 6 Jahrzehnte lang regierte er nun als Kaiser. Das Volk rechnete es ihm hoch an, dass es in diesen 60 Jahren langen Frieden gegeben hatte. Seit 1866, also seit 42 Jahren, hatte es keinen Krieg gegeben. Die junge Generation, zu der wir gehörten, wusste gar nicht mehr, was ein Krieg war und berauschte sich an den Kämpfen fremder Völker wie am Burenkrieg, der in unsere Knabenjahre fiel, und dem russisch-japanischen Krieg, von dem wir als Jünglinge hörten. Doch vom Kriege selbst hatten wir keine klare Vorstellung. Adolfs Vater war nie Soldat gewesen. Nur hin und wieder erzählte noch ein Alter von König Grätz und Kustoza. So sah das Volk im Kaiser den Hüter des Friedens und überall rüstete man sich, um das Jubiläum des Herrschers festlich zu begehen. Wir erlebten es selbst, mit welch rührendem Eifer man überall am Werke war. Andererseits aber wurde in Verbindung mit diesem Jubiläum 1908 die Annexion Bosniens ausgesprochen, eine Frage, die damals alle Köpfe erhitzte. Dieser bedeutende äußere Machtzuwachs der Monarchie offenbarte aber ihre Schwäche im Innern, denn bald standen die Zeichen eindeutig auf Krieg. Beinahe hätte sich schon damals vollzogen, was 6 Jahre später, 1914, tatsächlich geschah. Kein Zufall, dass dieser Krieg in Sarajevo ausgelöst wurde. Zwischen Anhänglichkeit an den alten Kaiser und Sorge um den drohenden Krieg schwankte in jenen Jahren das Volk von Wien, unter dem wir beide als zwei unbekannte junge Menschen lebten. Auf Schritt und Tritt wurde uns ein schroffer sozialer Gegensatz bewusst. Da war die breite Masse der kleinen Leute, die oft nicht genug zu essen hatten und in elenden Wohnungen ohne Licht und Sonne dahin vegetierten. Wir rechneten uns nach unserer damaligen Lebensweise voll und ganz dazu. Es war für uns nicht nötig, dieses soziale Massenelend der Stadt zu studieren. Es kam von selbst zu uns. Wir brauchten nur an die feuchten, abbröckelnden Wände unserer Wohnung, an die verwanzten Möbel, an den üblen Petroleumgeruch zu denken, um uns in das Milieu zu versetzen, in dem Hunderttausende in dieser Stadt lebten. Gingen wir aber mit knurrendem Magen in die Innenstadt hinein, so sahen wir, wie in den prunkvollen Adelspalästen, vor denen protzig livrierte Diener standen, oder in den üppigen Hotels die reiche Gesellschaft Wiens, alter, vielfach vermischter Adel, Industriebarone, Großgrundbesitzer und Magnaten ihre rauschenden Feste feierten. Hier Armut, Dürftigkeit, Hunger, dort leichtfertiger Lebensgenuss, Sinnentaumel, verschwenderischer Luxus. Mich plagte das Heimweh zu sehr, als dass ich aus diesem zwiespältigen Erlebnis politische Konsequenzen gezogen hätte. Aber Adolf, völlig heimatlos, aus der Akademie ausgeschlossen, von allen Möglichkeiten, seinen elenden Zustand verändern zu können, radikal abgeschnitten, erlebte diese Zeit im Sinne eines wachsenden inneren Protestes. Die sichtbaren sozialen Ungerechtigkeiten, an denen er beinahe physisch litt, stauten in ihm einen dämonischen Hass gegen jenen unverdienten Reichtum an, der uns überall so anmaßend und arrogant entgegentrat. Nur in wilder Auflehnung konnte er dieses Hundeleben noch ertragen. Gewiss war er selbst an manchem schuld, dass es bei ihm alles so gekommen war. Aber das sah er niemals ein. Mehr noch als unter Hunger litt er unter der mangelnden Reinlichkeit. Adolf war ja allem Körperlichen gegenüber von einer geradezu krankhaften Empfindlichkeit. Mit allen Mitteln hielt er sich wenigstens in Bezug auf Wäsche und Kleidung sauber. Wer diesen stets sorgfältig gekleideten jungen Menschen auf der Straße sah, hätte niemals gedacht, dass er täglich hungern musste und in einem hoffnungslos verwanzten Hinterhaus des 6. Bezirkes wohnte. Weniger vom Hunger als von der ihm zwangsweise auferlegten Unsauberkeit der Umgebung, in der er leben musste, kam sein innerster Protest gegen diese sozialen Missstände. Die alte Kaiserstadt mit ihrer Atmosphäre von falschem Glanz und verlogenem Pathos, mit ihrer kaum mehr zu verhüllenden inneren Verwesung war der Boden, auf dem sich seine sozialen und politischen Ansichten formten. Was er später wurde, hat dieses sterbende kaiserliche Wien aus ihm herausgeformt. Auch wenn er später schrieb, 5 Jahre Elend und Jammer sind im Namen dieser verehrten Stadt für mich enthalten, so gibt diese Äußerung nur die negative Seite seines Wiener Erlebnisses wieder. Die für ihn positive Seite war, dass sich gerade durch den ständigen Widerspruch gegen die herrschende soziale Missordnung in ihm ein politisches Weltbild formte, zu dem er später nicht mehr viel dazugab. Bei aller Anteilnahme am Elend der breiten Masse suchte er aber mit den Bewohnern der Kaiserstadt niemals direkte Verbindung. Der Typ des Wieners war ihm in der Seele zuwider. Schon diese weiche, an sich sehr melodiöse Sprechweise konnte er nicht vertragen. Da war ihm das holprige Deutsch der Frau Zackreis noch lieber. Vor allem aber hasste er die Nachgiebigkeit, die dumpfe Gleichgültigkeit der Wiener, dieses ewige Fortwursteln, dieses bedenkenlose von einem Tag in den anderen Leben. Sein eigener Charakter war diesem Wesenszug der Wiener völlig konträr. Soweit meine eigene Erinnerung reicht, hat Adolf sich größte Zurückhaltung auferlegt, weil ihm einfach der Kontakt mit Menschen rein physisch schon zuwider war. Aber in ihm gärte es, alles in ihm drängte zu radikalen und totalen Lösungen. Wie hat er über die Weinseligkeit der Wiener gespottet, wie verachtete er diese ganze Heurigenduselei. In dem Prater kamen wir ein einziges Mal und nur des Interesses halber. Er begriff die Leute nicht, die ihre kostbare Zeit mit solch läppischem Zeug vertrödelten. Wenn vor einer Schaubude mit irgendeiner Attraktion das Volk in brüllendes Lachen ausbrach, schüttelte er nur empört den Kopf über so viel Dummheit und fragte mich zornig, ob ich begreifen könne, weshalb diese Menschen lachen. Seiner Ansicht nach lachen sie bloß über sich selber, das könne er verstehen. Außerdem widerte ihn das bunte Gemisch von Wienern, Tschechen, Madjaren, Slowaken, Rumänen, Kroaten, Italienern und weiß Gott was noch, das sich durch den Prater drängte auf das Heftigste an. Für ihn war der Prater nur ein wienerisches Babylon. Ein seltsamer Widerspruch, der mir immer wieder an ihm auffiel, sein ganzes Denken, sein Sinnen und Trachten drehte sich darum, den kleinen Leuten, dem einfachen, anständigen, aber praktisch rechtlosen Volk zu helfen. Er rechnete sich ja selbst dazu. Ständig war ihm dieses Volk der Armen und Entrechteten bei seinen Betrachtungen und Überlegungen gegenwärtig. In Wirklichkeit aber wich er jeder Begegnung mit Menschen aus. Die bunte Masse, die sich durch den Prater wälzte, war ihm rein physisch unerträglich. So sehr er mit den kleinen Leuten fühlte, konnte er sich diese nicht weit genug vom Leibe halten. Andererseits aber war ihm auch die Überheblichkeit und Arroganz der führenden Schichten völlig fremd. Doch noch viel weniger verstand er die müde Resignation, die in jenen Jahren innerhalb der geistig tragenden Menschen um sich griff. Aus der Erkenntnis, dass der Untergang des Habsburger Staates nicht mehr aufgehalten werden könne, hatte sich gerade unter den traditionellen Trägern der Monarchie eine Art Fatalismus breitgemacht, der alles, was die Zeit brachte, mit einem echt wienerischen »Da kann man nix machen« hinnahm. Auch unter den Dichtern Wiens klang dieser schmerzlich süße, stumm resignierende Ton auf, so etwa bei Rilke, Hoffmannsthal, Wildgans. Namen, die uns damals kaum erreichten. Keineswegs aber deshalb nicht, weil wir für die Worte eines Dichters nicht aufgeschlossen gewesen wären, sondern aus dem einzigen Grunde, weil uns beiden die Stimmung, aus der heraus diese Dichter schufen, ganz fremd war. Gewiss, wir kamen von draußen herein. Wir standen dem offenen Lande der Natur näher als die Menschen dieser Stadt. Darüber hinaus aber bestand zwischen der Schichte dieser in weltmüder Abgeklärtheit verdämmernden Menschen und den mit uns Gleichaltrigen ein wesentlicher Unterschied der Generationen. Während die trostlosen sozialen Zustände, aus denen es anscheinend keinen Ausweg gab, bei der älteren Generation nur dumpfe Apathie und gänzliche Tatenlosigkeit hervorriefen, zwangen sie die jüngere Generation zu radikaler Kritik und heftigster Opposition. Auch in Adolf drängte alles stürmisch zu scharfer Stellungnahme und Gegenwehr. Resignation kannte er nicht. Wer resignierte, verlor seiner Ansicht nach das Recht zu leben. Aber er unterschied sich damals von der in Wien sehr anmaßend und turbulent auftretenden jüngeren Generation dadurch, dass er völlig eigene Wege ging und sich daher mit keiner der damals herrschenden politischen Parteien abfinden konnte. Obwohl in ihm ein Gefühl lebendig war, als wäre er für alles, was geschah, verantwortlich, blieb er in seinem Wesen doch ein Einzelner, ein Einsamer, einer, der auf sich allein gestellt und allein sein Ziel finden wollte. Eines bedarf hier noch der Erwähnung: die Besuche Adolfs in Meidling, einem ausgesprochenen Arbeiterviertel. Klärte er mich auch nicht genau auf, was er dort suchte, wusste ich doch, dass er die Wohn- und Lebensverhältnisse der Arbeiterfamilien aus eigener Anschauung kennenlernen wollte. Es ging ihm nicht um ein Einzelschicksal, den Weg des Standes wollte er kennenlernen. Er schloss daher keine Bekanntschaften in Meidling, sondern versuchte, einen unpersönlichen Querschnitt zu legen. So sehr er zu nahe Verbindung mit den Menschen mied, war ihm doch Wien als Stadt ans Herz gewachsen. Er liebte Wien, aber nicht die Wiener, so möchte ich seine Einstellung charakterisieren. Niemals hätte er diese Stadt entbehren wollen, wohl aber auf die Menschen gerne verzichtet. Kein Wunder, dass er den wenigen, die in späteren Jahren mit ihm in Wien in Verbindung kamen, als Einzelgänger und Sonderling erschien und dass sie seine gewählte Sprache, seine betonte Form, sein nobles Auftreten, das im Gegensatz zu seiner offensichtlichen Armut stand, für Arroganz oder Angeberei hielten. Tatsächlich hatte der junge Hitler unter den Menschen dieser Stadt niemals Freunde gefunden. Doch umso mehr berauschte er sich an dem, was Menschen in Wien gebaut hatten. Allein die Ringstraße. Als er sie das erste Mal sah, erschien sie ihm mit ihren märchenhaften Prachtbauten als die Verwirklichung seiner kühnsten, künstlerischen Träume. Es bedurfte lange Zeit, bis er diesen überwältigenden Eindruck überhaupt verarbeiten konnte. Erst allmählich fand er sich in dieser grandiosen Ansammlung moderner Monumentalbauten zurecht. Wie oft musste ich ihn über den Ring begleiten? Dann beschrieb er mir ausführlich dieses oder jenes Gebäude, machte mich auf Einzelheiten aufmerksam oder schilderte mir die Entstehung des Baues. Er konnte tatsächlich stundenlang vor einem einzelnen Bau stehen bleiben, dann vergaß er nicht nur die Zeit, sondern alles andere um sich her. Ich begriff dieses langwierige, umständliche Schauen nicht. Er kannte doch schon alles. Ja, er wusste doch mehr von den einzelnen Bauten zu sagen als die meisten Bewohner dieser Stadt. Wenn ich mitunter ungeduldig wurde, fuhr er mich barsch an, ob ich denn wirklich sein Freund sei oder nicht. Wenn ja, müsste ich auch seine Interessen teilen. Dann wurde der Vortrag fortgesetzt. Daheim zeichnete er mir dann die Grundrisse, die Längsschnitte auf oder versuchte irgendein interessantes Detail vorzunehmen. Er ließ sich Werke aus, die ihn über die Entstehungsgeschichte der einzelnen Bauten unterrichteten. Hofoper, Parlament, Burgtheater, Karlskirche, die Hofmuseen, das Rathaus, immer neue Bücher schleppte er heran, auch eine Gesamtdarstellung der Architektur. Er machte mich auf die einzelnen Stilformen aufmerksam. Besonders wies er immer wieder darauf hin, wie man an den Bauten der Ringstraße, an der Einzelausführung die gediegenen Leistungen des bodenständigen Handwerkes feststellen könne. Wenn es ihm darum ging, ein bestimmtes Bauwerk kennenzulernen, gab er sich niemals mit dem äußeren Eindruck zufrieden. Ich staunte immer, wie gut er über Seitenportale, Treppenanlagen, sogar über wenig bekannte Zugänge oder Hinterpforten orientiert war. Von allen Seiten versuchte er, dem Gebäude näher zu rücken. Er hasste nichts mehr als aufdringliche, pompöse Fassaden, die irgendeine minderwertige Grundrisslösung verbergen sollten. Schöne Fassaden waren ihm immer verdächtig. Gips erschien ihm als unsolides Material, dessen sich ein Baumeister zu enthalten hatte. Er ließ sich da absolut nichts vormachen und hatte mir oft nachgewiesen, dass diese oder jene auf bloße Augenwirkung bedachte Lösung reiner Bluff sei. So wurde ihm die Ringstraße zu einem lebendigen Anschauungsobjekt, an dem er seine architektonischen Kenntnisse messen und seine Ansichten demonstrieren konnte. Damals tauchten auch schon die Pläne für die Ausgestaltung großer Plätze auf. Ich kann mich genau an seine Ausführungen erinnern. So erschien ihm beispielsweise der zwischen Hofburg und Volksgarten gelegene Heldenplatz als eine geradezu ideale Lösung für Massenaufmärsche. Nicht bloß, weil das Halbrund der Gebäudekomplexe die versammelten Massen in einzigartiger Form zusammenschloss, sondern auch, weil jeder Einzelne, der in der Masse stand, wohin er sich auch wandte, große, monumentale Eindrücke empfing. Ich hielt diese Betrachtung für das müßige Spiel einer übersteigerten Fantasie, musste aber immer wieder an solchen Experimenten teilnehmen. Auch den Schwarzenbergplatz liebte Adolf sehr. Manches Mal liefen wir in einer Pause von der Hofoper zu diesem Platz hinüber, um den aus dem nächtlichen Dunkel märchenhaft aufsteigenden Leuchtstrahlbrunnen zu bewundern. Das war ein Schauspiel ganz in seinem Sinne. Unaufhörlich stiegen die schäumenden Massen empor, während verschiedenfarbige Scheinwerfer das Wasser einmal flammend rot, dann leuchtend gelb, dann wieder strahlend blau erscheinen ließen. Farbe und Bewegung erzielten eine unglaubliche Fülle von Nuancen und Lichteffekten, die den Hauch des Unwirklichen, ja des Überirdischen, über den ganzen Platz verbreiteten. Gewiss beschäftigten ihn, von der Architektur der Ringstraße ausgehend, auch während der Wiener Zeit große Projekte, Tonhallen, Theater, Museen, Schlösser, Ausstellungen. Aber seine Art zu planen gewann allmählich eine andere Richtung. Zunächst waren diese Monumentalbauten in gewissem Sinne so vollendet, dass auch sein ungebärdiger Bauwille nichts daran zu ändern oder zu verbessern fand. Das war in Linz noch anders gewesen. Abgesehen vielleicht von der schwerfälligen, wuchtigen Bauweise des alten Schlosses, war er mit dem, was er in Linz an Bauten gesehen hatte, stets unzufrieden gewesen. Kein Wunder also, wenn er etwa dem engbrüstigen, zwischen den Bürgerhäusern des Hauptplatzes eingeklemmten und durchaus nicht repräsentativen Linzer Rathaus eine neue, würdigere Lösung entgegensetzte und schließlich auf unseren Spaziergängen durch die Stadt allmählich ganz Linz umbaute. Mit Wien war das anders. Nicht bloß, weil es ihm rein räumlich schwer fiel, das in ungeheure Dimensionen gewachsene Gebilde der Riesenstadt als Einheit aufzufassen und zu beurteilen, sondern weil er mit wachsender politischer Einsicht immer mehr auch auf die Notwendigkeit eines gesunden, zweckmäßigen Wohnens gerade auch für die breite Masse der Bevölkerung einging. In Linz war es ihm noch mehr oder weniger gleichgültig gewesen, wie sich die Menschen, die von seinen großen Bauprojekten betroffen wurden, zu seinen geplanten Änderungen einstellen würden. In Wien aber begann er allmählich für die Menschen zu bauen. Was er mir da in langen nächtlichen Gesprächen vortrug, was er zeichnete und plante, war nicht mehr wie in Linz ein Bauen um des Bauens willen, sondern eine bewusste, auf die Notwendigkeiten und Erfordernisse der Bewohner bedacht nehmende Planung. In Linz noch ein rein architektonisches, in Wien ein soziales Bauen, so könnte man diese Fortentwicklung bezeichnen. Sie wurde gewiss auch rein äußerlich gesehen dadurch bedingt, dass sich Adolf noch in Linz, besonders in der netten Urfahrerwohnung, relativ wohl fühlte. Dagegen empfand er im dumpfen, sonnenlosen Hinterhaus der Stumpergasse in Wien jeden Morgen beim Erwachen, wenn er die kahlen Wände, den öden Ausblick sah von Neuem, das Bauen nicht, wie er bisher gedacht hatte, vornehmlich eine Aufgabe der Repräsentation, sondern vielmehr ein volksgesundheitliches Problem wäre, das die breiten Massen aus ihren elenden Notwohnungen befreien musste. Vor den Palästen der Ringstraße lungerten Tausende von Arbeitslosen und unter dieser Via Triumphalis des alten Österreich hausten im Zwielicht und Schlamm der Kanäle die Obdachlosen. Mit diesen Worten in Mein Kampf kündete Hitler jene für die damaligen Wochen und Monate typische Blickwendung an, die ihn von der ehrfürchtigen Bewunderung einer großen imperialen Architektur zu einer Betrachtung des sozialen Elends geführt hat. Mich schaudert noch heute, wenn ich an diese jammervollen Wohnhöhlen denke, an Herbergen und Massenquartiere, an diese düsteren Bilder von Unrat, widerlichem Schmutz und Ärgerem. Adolf hatte mir erzählt, dass er während des vergangenen Winters, als er noch allein in Wien gewesen war, um Heizmaterial zu sparen, das der schlechte Kanonenofen in großen Mengen verschlang, ohne dauernde Wärme zu geben, oftmals die öffentlichen Wärmestuben besucht habe. Dort habe man kostenlos einen gewärmten Raum zur Verfügung gehabt und Zeitungen wären in genügender Zahl aufgelegen. Ich nehme an, dass Adolf aus den Gesprächen der Leute, die er in diesen Wärmestuben getroffen hat, zum ersten Mal erschütternde Einblicke in das Wohnungselend der Riesenstadt bekommen hat. Bei der Wohnungssuche, mit der sozusagen mein Eintritt in Wien gefeiert worden war, hatte ich einen Vorgeschmack dessen bekommen, was uns in dieser Stadt an Elend, Not und Unsauberkeit erwartete. Durch dunkle, muffige Hinterhöfe, treppauf, treppab, über öde, widerlich schmutzige Hausflure, an Türen vorbei, hinter denen eng zusammengedrängt Erwachsene und Kinder sich den schmalen, sonnenlosen Raum teilten, auch die Menschen so verfallen und elend wie ihre Umgebung. Der Eindruck ist mir ebenso unvergesslich geblieben wie seine Kehrseite, dass wir in dem einzigen Hause, das unseren gesundheitlichen und ästhetischen Wünschen einigermaßen entsprochen hätte, jene potenzierte Lasterhaftigkeit antrafen, die uns in der Gestalt der verführerischen Potiphar noch widerlicher erschien als die Not der kleinen Leute. Es folgten nächtliche Stunden, in denen Adolf zwischen Tür und Klavier auf- und abschreitend mir die Ursachen dieser desolaten Wohnverhältnisse in drastischen Worten schilderte. Er begann mit unserem eigenen Hause. Auf einer Fläche, die kaum für einen ordentlichen Garten reichen würde, sind eng zusammengedrängt drei Baukomplexe vorhanden, die sich gegenseitig im Wege stehen und einander Licht, Luft und Bewegungsmöglichkeit nehmen. Warum? Weil der Mann, der dieses Grundstück erworben hat, möglichst viel daran profitieren will. Er muss also so eng wie möglich bauen und so hoch, als es nur geht, denn je mehr solcher primitiven Wohnschachteln er übereinander auftürmt, desto mehr nimmt er ein. Der Einzelmieter muss nun seinerseits dazu sehen, möglichst viel aus der Wohnung herauszuschlagen. Er vergibt daher, siehe unsere gute Frau Zackreis, einzelne Räume, oft die besten, an Untermieter. Und der Untermieter drängt sich zusammen, um noch einem Schlafgänger Platz zu machen. So will einer am anderen profitieren. Und das Ergebnis, dass alle, der Hausherr ausgenommen, nicht genug Raum zum Leben haben. Himmelschreiend seien auch die Kellerwohnungen, die weder Licht und Sonne noch Luft erhielten. Ist dies schon für Erwachsene unerträglich, müssen Kinder in ihnen zugrunde gehen. Adolfs Vortrag endete in einem wütenden Angriff gegen Bodenspekulation und ausbeuterisches Hausherrenregime. Mir klingt noch ein Wort von ihm in den Ohren, das ich damals zum ersten Male hörte. Diese Berufshausherren, die aus dem Wohnungselend der Massen ein Geschäft machen. Der arme Mieter kennt sie meistens gar nicht, denn sie wohnen nicht in ihren Zinskästen, Gott bewahre, sondern draußen in Hietzing irgendwo oder beim Wein in Grinzing in vornehmen Villen, in denen sie das in reichem Überflusse haben, was sie den anderen missgönnen. Ein anderes Mal begann Adolf seine Betrachtungen von der Seite des Mieters aus. Was braucht so ein armer Teufel, um vernünftig zu wohnen? Licht. Die Häuser müssen freistehen, Gärten müssen angelegt werden, Spielflächen für die Kinder. Luft. Es muss der Himmel zu sehen sein, etwas Grünes, ein bescheidenes Stück Natur. Aber sieh dir nur unser Hinterhaus an, hieß es dann, die Sonne scheint bloß auf das Dach. Die Luft, davon wollen wir lieber gar nicht reden. Das Wasser, ein einziger Auslaufhahn draußen am Flur, zu dem 8 Parteien mit Kübeln und Eimern hinlaufen müssen. Dass wir das ganze Stockwerk gemeinsame, höchst unhygienische Klosett, für das man, um es zu benutzen, beinahe eine turnusmäßige Einteilung braucht. Und dazu überall die Wanzen. Wenn ich in den nächsten Wochen Adolf mitunter fragte, ich wusste nun schon, dass er nicht in die Akademie aufgenommen worden war, wo er sich denn tagsüber aufhalte, bekam ich zur Antwort, ich arbeite an der Lösung des Wohnungselends in Wien und mache zu diesem Zwecke bestimmte Studien. Da muss ich viel unterwegs sein. Die Seiten 199 und 200 des Buches sind Bildseiten. Seite 199, Tuschzeichnung Adolf Hitlers von einer damals in der Stockbauernstraße in Linz neu erbauten Villa, die Hitler außerordentlich gefiel. Seite 200, Entwurf des 18-jährigen Hitler für den Neubau einer großen Tonhalle in Linz. Diese Skizze ist für seine Arbeiten kennzeichnend. Weiter im Text. Dies war die Zeit, in der er oft die ganze Nacht hindurch über Plänen und Zeichnungen saß. Doch sprach er nichts darüber und ich fragte auch weiterhin nicht danach. Dann aber, ich glaube, es war gegen Ende des Monats März, hieß es, jetzt werde ich 3 Tage fort sein. Als Adolf am 4. Tage zurückkam, war er todmüde. Weiß Gott, wo er überall herumgelaufen war, wo er geschlafen und wie er wieder gehungert hatte. Aus seinen spärlichen Angaben entnahm ich, dass er von außen her, vielleicht von Stockerau oder vom Marchfeld aus, auf Wien losgewandert war, um sich über die für die Auflockerung der Stadt verfügbaren Landstriche zu informieren. Wieder wurde die Nacht durchgearbeitet. Dann endlich bekam ich das Projekt zu sehen. Zuerst einfache Grundrisszeichnungen, Arbeiterwohnung mit einem Mindestmaß an Räumen, Küche, Wohnstube, getrennte Schlafgelegenheiten für Eltern und Kinder, Wasser in der Küche, Klosett und, was damals noch eine unerhörte Neuigkeit bedeutete, ein Bad. Dann zeigte mir Adolf Entwürfe der einzelnen Haustypen, sauber in Tusche gezeichnet. Ich erinnere mich deshalb so genau, weil diese Zeichnungen wochenlang an die Wand geheftet blieben und Adolf immer von Neuem darauf zu sprechen kam. Mir wurde angesichts unseres luft- und lichtarmen Untermieterdaseins der Kontrast zwischen unserer eigenen Umgebung und diesen anmutigen, in freien liegenden Wohnhäusern besonders deutlich, denn sobald der Blick von der hübschen Zeichnung abglitt, fiel er auf die abbröckelnde, schlecht getünchte Wand, an der man noch die Spuren unserer allnächtlichen Jagd auf Wanzen bemerken konnte. Dieser lebhafte Gegensatz hat mir die weitläufigen und großzügigen Pläne meines Freundes unauslöschlich eingeprägt. Die Zinskasernen werden abgebrochen. Mit diesem lapidaren Satz begann Adolf sein Werk. Ich hätte mich gewundert, wenn es anders gewesen wäre, denn er ging bei allem, was er plante, aufs Ganze und verabscheute Halbheiten und Kompromisse. Dafür sorgte dann schon das Leben selbst. Seine Aufgabe aber war es, das Problem radikal, das heißt von der Wurzel aus zu lösen. Der Grund und Boden wird der privaten Spekulation entzogen. Die Flächen, die in den niedergelegten Arbeiterbezirken frei werden, müssen noch um Weite vor dem Wienerwald an beiden Ufern der Donau gelegene Gebiete vergrößert werden. Breite Straßen durchziehen das offene Gelände. Über das ganze weitreichende Bauland wird ein weitmaschiges Eisenbahnnetz angelegt. Statt der großen Sammelbahnhöfe liegen, günstig im Gelände verteilt und mit dem Stadtinneren verbunden, einzelne, nur lokal orientierte Bahnhöfe, die ein bestimmtes Gebiet versorgen und zwischen Wohnung und Arbeitsplatz möglichst günstige, zeitsparende Verbindungen herstellen. Dem Kraftwagen maß man damals noch keine umwälzende Bedeutung bei. Noch dominierten im Stadtbild von Wien die Fiaker. Das Fahrrad, in unserer Kindheit ein riskantes Sportgerät, wurde jetzt allmählich ein billiges und zweckmäßiges Transportmittel. Massentransporte aber konnte in jener Zeit nur die Bahn bewältigen. Was Adolf entworfen hatte, waren keineswegs Einfamilienhäuser oder Eigenheime, wie man sie heute baut. Es kam ihm auch nicht auf Siedlung an. Vielmehr ging er von einer mehr oder weniger schematischen Zerschlagung der großen Wohnblöcke aus. So entstand als kleinste Einheit, sauber im Grundriss entworfen und in der Ansicht hingezeichnet, das Vierfamilienhaus. Ein einstöckiges, gut gegliedertes Gebäude, das in jedem Stockwerk zwei Wohnungen vereinigte. Diese Grundeinheit bildete den vorherrschenden Haustyp. Wo es Verkehrslage und Arbeitsverhältnisse erforderten, sollte dieses Vierfamilienhaus zusammengerückt und zu Wohnkomplexen für 8 bzw. 16 Familien vereinigt werden. Doch auch diese Haustypen blieben in Bodennähe. Das bedeutete, sie waren einstöckig und wurden durch Gartenanlagen, Kinderspielplätze und Baumgruppen belebt. Über das 16-Familienhaus durfte nicht hinausgegangen werden. So lagen die für die Auflockerung der Stadt notwendigen Haustypen fest, und mein Freund konnte nun an die Ausführung herangehen. Anhand eines großen Stadtplanes, der auf dem Tisch nicht mehr Platz hatte und deshalb über den Flügel gebreitet werden musste, legte Adolf das Bahnnetz und die Straßenzüge fest. Industriezentren wurden eingetragen, die Wohnkomplexe darauf abgestimmt. Ich war bei dieser großzügigen Planung überall im Wege. Es gab ja auch im ganzen Zimmer keinen Fußbreit Boden mehr, der nicht in den Dienst dieser Aufgabe gestellt worden wäre. Wenn Adolf seine Sache nicht mit so grimmigem Ernst betrieben hätte, würde ich das Ganze als interessante, aber müßige Spielerei angesehen haben. Tatsächlich aber bedrückte mich unsere eigene Wohnkalamität so arg, dass ich mit beinahe gleicher Verbissenheit wie mein Freund auf diese Arbeit einging, ohne Zweifel der Grund, weshalb mir so viele Einzelheiten daran im Gedächtnis geblieben sind. In seiner Art dachte Adolf an alles. Ich erinnere mich noch, dass ihn die Frage beschäftigte, ob dieses neu erstandene Wien Wirtshäuser brauche oder nicht. Adolf lehnte Alkohol ebenso ab wie Nikotin. Wenn man nicht rauchte und trank, wozu sollte man dann ins Wirtshaus gehen? Jedenfalls fand er für dieses neue Wien eine ebenso radikale wie großzügige Lösung. Ein neues Volksgetränk. In Linz hatte ich einmal im Bürogebäude der Feigenkaffeefabrik Frank einige Räume zu tapezieren. Adolf besuchte mich damals bei dieser Arbeit. Die Firma gab damals an ihre Arbeiter ein sehr gutes, eisgekühltes Kaffeegetränk aus, von dem ein Glas nur einen Heller kostete. Dieses Getränk hatte Adolf so gut geschmeckt, dass er immer wieder darauf zurückkam. Wenn man jeden Haushalt mit diesem billigen und bekömmlichen Getränk oder mit ähnlichen alkoholfreien Erzeugnissen versorge, könnte man sich die Wirtshäuser sparen. Als ich ihm entgegenhielt, dass die Wiener, soweit ich sie kenne, kaum auf ihren Wein verzichten würden, antwortete er schroff: Da wirst du nicht gefragt werden. Das hieß mit anderen Worten, und auch die Wiener nicht. Besonders scharf äußerte sich Adolf auch über jene Staaten, die den Tabakverkauf monopolisiert hatten, wozu auch Österreich zählte. Dadurch richte der eigene Staat seine Bürger gesundheitlich zugrunde. Daher müssten alle Tabakfabriken geschlossen und die Einfuhr von Rauchwaren verboten werden. Ersatz für den Tabak im Sinne eines Volksgetränkes fand er allerdings nicht. Überhaupt, je mehr Adolf sich in seinen Gedanken der Realisierung seines Projektes näherte, desto utopischer wurde die ganze Angelegenheit. Soweit es um das Planen ging, hatte noch alles Hand und Fuß. Aber bei der Ausführung operierte Adolf mit Begriffen, unter denen ich mir nichts Rechtes vorstellen konnte. Als Untermieter, der monatlich für den halben Anteil an eine verwanzte Bude 10 gute, von meinem Vater bestimmt sauer verdiente Kronen abliefern musste, hatte ich volles Verständnis dafür, dass es in diesem Neu-Wien keine Hausherren und keine Mieter gab. Der Boden gehörte dem Staate und auch die Häuser waren nicht Privateigentum, sondern wurden von einer Art Wohngenossenschaft verwaltet. Statt der Miete zahlte man also einen Beitrag zur Errichtung des Hauses bzw. eine Art Wohnsteuer. Soweit kam ich noch mit. Doch dann stieß ich mit meiner kläglichen Frage: Ja, aber damit lässt sich doch ein so kostspieliges Bauvorhaben nicht finanzieren. Wer soll denn das überhaupt bezahlen? Auf heftigsten Widerstand. Zornig schleuderte mir Adolf seine Antwort entgegen, von der ich nicht sehr viel verstand. Ich kann mich auch an die Auseinandersetzung, die sich ja ganz in abstrakten Begriffen erging, nicht mehr im Einzelnen erinnern. Wohl aber sind mir bestimmte, regelmäßig wiederkehrende Ausdrücke, die mir, je weniger sie tatsächlich besagten, umso mehr imponierten, im Gedächtnis geblieben. Die grundsätzlichen Fragen des ganzen Projektes wurden, wie Adolf es formulierte, im Sturm der Revolution gelöst. Es war das erste Mal, dass in unserer ärmlichen Behausung dieses gewichtige Wort fiel. Ich weiß nicht, ob Adolf die Anregung dazu aus seiner umfangreichen Lektüre geschöpft hat. Jedenfalls stand immer an der Stelle, wo er in seinen Gedankengängen festgefahren war, das kühne Wort vom Sturm der Revolution, das denn auch seine Gedanken und Ideen immer neuen Schwung verlieh, ohne dass er sich einmal darüber ausgesprochen hätte. Man konnte sich darunter, fand ich, alles vorstellen oder nichts. Adolf blieb beim Alles, ich lange beim Nichts, bis er mit seiner suggestiven Beredsamkeit auch mich überzeugt hatte, dass bloß ein gewaltiger, revolutionärer Sturm über die müde alte Erde hinwegzubrausen brauche, um alles hervorzurufen, was er in seinen Gedanken und Plänen schon lange bereithielt, ähnlich wie ein milder Spätsommerregen an allen Ecken und Enden Pilze hervorsprießen lässt. Ein anderer, ständig wiederkehrender Ausdruck war das Wort deutscher Idealstaat, der neben dem Begriff des Reiches in seinem Denken eine besondere Rolle spielte. Dieser Idealstaat war nun ebenso national wie sozial bestimmt. Sozial vor allem in Hinsicht auf das Elend der Arbeitermassen. Immer intensiver befasste sich Adolf mit dem Gedanken an einen Staat, der den sozialen Erfordernissen der Zeit gerecht würde. Noch blieb das Bild im Einzelnen unklar und wurde stark von seiner Lektüre bestimmt. So wählte er das Wort vom Idealstaate, vielleicht hatte er es in einem seiner zahlreichen Bücher gelesen, und überließ es der Zeit, diesen erst als ganz allgemein fixierten Idealstaat im Einzelnen auszubauen, natürlich mit der endgültigen Ausrichtung auf das Reich. Das dritte Wort, das in jener Epoche allerdings schon zur landläufigen Formel geworden war, griff Adolf gleichfalls in Verbindung mit diesen kühnen Bauplänen zum ersten Mal auf: die Sozialreform. Auch in diesem Worte hatte vieles Platz gefunden, was ihm noch sehr unfertig durch den Kopf ging. Aber das eifrige Studium politischer Schriften und der Besuch der Parlamentssitzungen, wozu er auch mich nötigte, erfüllten das Wort von der Sozialreform allmählich mit konkretem Inhalt. Wenn eines Tages der Sturm der Revolution hereinbrach und der Idealstaat auferstand, wurde auch die längst fällige Sozialreform Wirklichkeit. Dann war der Augenblick gekommen, um die Zinsburgen der Berufshausherren niederzureißen und in dem schönen, anmutigen Wiesengelände hinter Nussdorf mit dem Aufbau seiner Wohntypen zu beginnen. Ich habe deshalb so ausführlich von diesen Plänen meines Freundes erzählt, weil ich sie für die Fortentwicklung seines Charakters und seiner Auffassungen während des Wiener Aufenthaltes als äußerst typisch empfinde. Es war mir allerdings von Anfang an klar gewesen, dass meinem Freunde das Massenelend der Großstadt nicht gleichgültig bleiben würde. Dazu kannte ich ihn zu gut und wusste, dass er vor nichts die Augen schloss und überhaupt seiner ganzen Anlage nach unfähig war, an irgendwelchen allgemeinen Erscheinungen unbeteiligt und gleichgültig vorbeizuleben. Aber dass diese Erfahrungen in der Wiener Vorstadt seinem gesamten Wesen so unerhörten Auftrieb gaben, hätte ich niemals geglaubt. Ich hatte meinen Freund doch im Innersten seines Wesens für einen Künstler gehalten und hätte es verstanden, wenn er sich angesichts dieser scheinbar rettungslos im Elend untergehenden Massen zwar empört hätte, aber innerlich doch eindeutig von diesem Geschehen abgerückt wäre, um nicht von dem unrettbaren Verhängnis, das über dieser Stadt lag, in den Abgrund gerissen zu werden. Ich rechnete mit seinem Feingefühl, seinem ästhetischen Empfinden, seiner ständigen Angst, mit fremden Menschen körperlich in Berührung zu kommen. Er reichte nur selten und nur wenigen Menschen die Hand. Und dachte mir, es würde genügen, um sich von den Massen in aller Deutlichkeit zu distanzieren. Das tat er ja auch, doch nur, was den persönlichen Umgang betraf. Mit seinem ganzen übervollen Herzen aber stand er damals in den Reihen der vom Schicksal Enterbten. Nicht Mitleid im üblichen Sinne empfand er mit den rechtlos gewordenen Massen. Das wäre ihm zu wenig gewesen. Er litt nicht nur mit ihnen, er lebte auch für sie. Er stellte sein ganzes Sinnen und Denken nur darauf ein, diese Menschen aus ihrer Not und Bedrängnis zu erlösen. Sicherlich war dieser glühende Wille zu einer totalen Neuordnung des ganzen Lebens persönlich betrachtet die Antwort, die er dem Schicksal gab, als es ihn selbst Schlag auf Schlag in das Elend geführt hatte. Erst durch diese weitgreifende, großzügige Arbeit, die für alle gedacht war und sich an alle wandte, fand er das innere Gleichgewicht wieder. Die Wochen trüber Ahnungen und schwerer Gemütsdepressionen waren vorbei, Zuversicht und Mut erfüllten ihn wieder. Aber vorläufig war die gute alte Maria Zackreis die einzige, die sich mit diesen Plänen befasste. Richtiger gesagt, sie befasste sich damit nicht, denn sie hatte es aufgegeben, in diesem Wust von Plänen, Zeichnungen, Entwürfen Ordnung zu bringen. Es genügte ja auch, wenn die beiden Linzer Studenten pünktlich ihre Miete bezahlten. Aus Linz wollte Adolf nur eine schöne, anmutige Stadt machen, die durch repräsentative Bauten aus ihrer provinziellen Kümmerlichkeit herausgehoben werden sollte. Wien aber baute er zu einer modernen Wohnstadt um, bei der es ihm nicht auf Repräsentation ankam. Diese überließ er völlig dem kaiserlichen Wien, sondern darauf, dass die heimatlos gewordenen, dem Boden und damit auch dem Volke entfremdeten Massen wieder festen Fuß fassen konnten. Die alte Kaiserstadt wurde auf dem Zeichentisch eines 19-jährigen Jünglings, der in einem düsteren Hinterhaus der Vorstadt Maria Hilf wohnte, zu einer weit in das offene Gelände wachsenden, lichtdurchfluteten, lebenerfüllten Stadt, die sich aus 4, 8 und 16 Familienhäusern zusammensetzte.